ein schönes Mädchen sein. Ihre Wange wäre rot, meine blässer als der Tod. Schön sei sie, so schön sie mag, schöner als ein Frühlingstag. Wenn sie mein dabei vergisst, was frag ich, wie schön sie ist, wenn sie mein dabei vergisst, was frag ich, wie schön sie ist. Sollt ich voller Sorg und Pein um ein reiches Mädchen sein? Trachten tausend schon nach ihr. Wenn sie dann von Stolz gebläht, arme Redlichkeit verschmäht. Liebe nur nach Reichtum misst, was frag ich, wie reich sie ist? Liebe nur nach Reichtum misst, was frag ich, wie reich sie ist? Zärtlich, fromm und reich, alles Mädchen gilt mir gleich. Liebst du mich, so sterb ich eh, als ich dich verlassen seh. Doch verachtest du mein Flehn, wohl auch ich kann dich verschmähn. Wenn dein Herz für mich nicht ist, was frag ich, für wen du bist, wenn